Jetzt aber. Unter dem Haus sind 10 Schwone. Nimm das Volk der vierten Zone. Und wenn sie da in den Hof reinfällt, weiß ich schon mal, wer an der Tür steht. Volle Saufen und viele Lieder. Und singen gemeinsam frische Lieder. Noch, aber dann nicht.